from downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Aua, mein Kopf, Phil. Aua. Oh je. Hast du dein Handy verloren? Nein. Es war auch... Nein. Also so schlimm ist es nicht. Nein, so schlimm ist es. Ja, es könnte immer schlimmer sein. Es war auch Old Man Drinking. Ich war um 1:30 schon zu Hause. Also alles easy. Bin zwar in Jeans aufgewacht, aber war um 1:30 schon zu Hause. Aber Phil, ey... Feuerzangenbowle, ne, ist ein Teufelszeug, das sag ich dir. Teufelszeug. Das ist ja gut, ich war eigentlich am Freitag hier eingeladen auf der Feier von der Deutschen Handelskammer mit Olliken Feuerzangenbowle und das habe ich nicht gemacht, weil der Käse ja dann da war. Also, Junge, schlecht. Ich habe das Gefühl, mein ganzer Kopf klebt. Wirklich klebt. Oh nein. Ja. Hast du genug Kamillentee heute? Ja. Ich jammer jetzt noch ein bisschen. Ich jammer jetzt noch ein bisschen vor mich hin und gleich fahre ich in die Sauna. Dann ist auch alles wieder gut. Du musst. Oh geil, ja, sehr gute Idee. Ja. Aber was du tatsächlich dann schön machen kannst, ist die ganze Zeit gleich im Podcast und zwischendurch so ein bisschen zu wimmern einfach im Hintergrund. Ja, das wird mir nicht schwer fallen. Ich habe Salzstangen gefrühstückt, weil ich noch nichts essen kann. Wie viele Podcasts haben wir bitte schon gemacht, die wir nie wieder Alkohol genannt haben? Mindestens ja, 3. Ja, locker. Du warst auch schon 2-3 Mal nicht gut zurecht, so ist nicht. Ja. Ich kann mir auch gleich gerne noch eine zweite halbe Pulle, wie heißt das, Glühwein hier, selbstgemachten Glühwein reinpfeifen. Man nehme einen schlechten Rotwein. Wird so ein Tetrapack-Scheiß. Rein. Schneid irgendwie Orangen rein, Orangenschalen und ein Stück Sternanis und jede Menge Zucker und dann hast du einen großartigen. Ja, aber Feuerzangenbowle ist ja nur eigentlich warmer Rum, ne? Das ist geil, das stimmt. Boah, sehr, sehr schön. Alter Schwede, ich war so besoffen, kannst du dir nicht vorstellen. Gott sei Dank hat der Rum ja auch dann gar keine Umdrehung, weil man den ja nur anzündet. Wir sind nur in eine Karaoke-Bar gegangen. Oh Gott. Echt? Ja. Ey, ich war hier immer noch nicht in einer Karaoke-Bar. Das ist doch bei euch, ist da, also in China ist das doch der Shit, oder nicht? Ja, die rasten alle aus, aber was? Mit wem soll ich denn da hin? Eigentlich müsste ich das morgen zum Geburtstag machen. Mhm. Boah. Gut, sollen wir mal kurz ein bisschen überlegen, was wir Schnaps hab ich auch getrunken, Phil. Boah. Ja? Jetzt ein, ja. Ja, wie läuft das denn so ab generell bei euch? Fühl mich mal ein bisschen durch eure Feier. Wir kommen. Nee, das waren jetzt nur wir waren zu sechst von der Handballmannschaft, mit der wir damals aufgestiegen sind. Und wir haben uns dann bei mir getroffen, gestern um 6 Uhr abends, dann hatte ich einen Kasten Bier geholt, hier schön Augustiner Helles. Haben wir dann bei mir ein paar Bierchen getrunken und so ein bisschen alte Stories ausgepackt und dann wollten wir eigentlich auf den Weihnachtsmarkt gehen, aber es hat gestern so ein bisschen geregnet und dann sind wir noch ein bisschen bei mir geblieben und dann erst recht spät auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, und dann Feuerzangenbowle und dann in die Kneipe, ne? Und dann, boah. Was geraucht habe ich auch, Alter. Ich, boah. Richtiger Chimney, Mann. Boah. Wenn du das schon sagst. So viel, ich habe Kippen gefressen gestern, wirklich. Oh, ich habe meinen Anzünder vergessen. Egal, ich esse sie einfach. Ja, ich esse die einfach. Ich hole mir noch eine Schachtel Kippen. Futter. Ja, und dann natürlich die Standard... Mach mal ein bisschen scharfe Soße und Kippen auf den Döner, Mann. Ja, ich hätte gerne extra Kippen noch auf meinen Döner. Und dann natürlich die Standard-Pizza noch am Ende, ne? Kennst du die Ergebnisse von gestern schon? Ja, ne? Nee. Kennst du noch gar nicht? Ich war heute größtenteils unterwegs. Krass, die Warriors haben gestern Nacht, ich habe auch nichts geguckt, bis auf jetzt gerade eben ein bisschen Bulls, die haben mit 20 von Memphis einen auf den Arsch gekriegt. Ach geil. Memphis ist krass, Mann. Säue, Mann. Ja, Mann. gucke ich direkt mal, wie Jermichael Green gemacht hat, Mann. Ich guck mal bei Fantasy Sports rein, habe ich noch gar nicht gemacht heute. Boah, ich auch nicht. Warte, ich guck auch mal eben. Aber ich glaube nämlich. Boah, du hast gedreht. Ja, das war mir recht klar. Ich habe gestern ein bisschen gerechnet. Aber wie viel steht's denn? 10-5 für dich? Ja. Ich ja, aber heute Nacht spielen bei ihm ein bisschen mehr. Aber ich glaube, ich gewinn's trotzdem. Aber trotzdem. Ich bin so scheiße, was Turnover und Fouls angeht, ne? Bin ich richtig scheiße. Jede Woche. Verlierst du? Ja, immer. Jede Woche verliere ich Turnover und Fouls. Wegen Harden und so. Weil der Pisser immer 5 Turnover. Wegen Capella, mein Freund. Ja, wegen Capella. Ja, gut, aber dafür gewinne ich halt immer in Rebounds, ne? Wie spielt Capella jetzt momentan? Gut, ne? Nee, spielt fast gar nicht mehr. Ja, immer so 12 und 8 oder so, ne? Also schon okay. Kylo Jokic Quinn, Mann. Kylo Quinn, Alter. Hat niemand was gesagt, dass er wieder zurückkommt. Habe ich ihn natürlich noch schön bei Injury Reserve. Kommt im ersten Spiel zurück, legt irgendwie direkt 16 und 14 auf. Ja, ich habe mir... Schön auf der Injured Reserve. Ich habe mir Nerlens Noel geholt für die Injury List. Ja, ich habe es gesehen. Der soll jetzt... Echt ganz gut. Ja, ich dachte halt so, wenn jetzt Kylo Quinn mehr Minuten kriegt, dann kann ich irgendwann Noah abgeben. Und ich hoffe ja drauf, dass dann Nerlens Noel getradet wird. Und dann wird er auch wieder viel Spielzeit haben. Ich sag Boston geht an den dran. Das ist ein klassischer Tag, Mann. Ich weiß jetzt nicht, wie mein verficktes Yahoo-Passwort ist. Manchmal lockt er dich einfach aus und dann fragt er dich nach dem Passwort. Woher soll ich das denn wissen, Mann? Ja, deshalb. Hast du nicht die App auf dem Handy? Hast du nicht die App einfach? Ja, hatte ich in dem Handy, was ich vorher nicht verloren habe. Ach ja. So stark. Okay, lass mal loslegen. Yes. Okay. Boah. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, einem NBA und Basketball Podcast, Folge Nummer 80. Vielen, vielen Dank für die ganzen Zusendungen auch in dieser Woche. Das war wirklich stark, wie ihr bei Twitter und Facebook kommentiert habt, welches Team ihr sehen wollt. Es hat sich herauskristallisiert, die letztes Mal, als wir die Lakers gemacht haben, schon auf Rang 2 waren, dass ihr die Bulls gerne genauer betrachtet haben möchtet, und das werden wir dann in dieser Woche oder in dieser Folge vielmehr auch machen. Wie immer wird das Ding präsentiert von der Basket, Deutschlands größtem Basketballmagazin, basket.de, und auf Facebook für mehr Infos dazu. Ja, hallo auch von mir. Ich glaube, wir nennen dich heute Kalle. Wow. Wir haben gerade gesagt, resümiert, das wird ungefähr der 4. oder 5. Pod, den wir machen, der betitelt wird mit Nie wieder Alkohol. Nie wieder Glühwein. diesmal bist du der Leidtragende. Auf so einer Skala von 1 bis 10, wie geht's denn deinem Kopf nach der Weihnachtsfeier? 10 ist schlecht und 1 ist gut auf der Skala. Ja, das ist relativ, was du als gut und schlecht bezeichnest. Ja. Also wenn 10 schlecht ist, dann geht's mir gerade 8. Ui. Ich hatte schon deutlich schlimmere Kater, aber mir ging's auch schon mal besser. Na gut. Und das Getränk, das Partner in Crime war, gestern Nacht, war dann ganz klassisch die Feuerzangen. Das war die, genau, das Getränk, was mich so hingerichtet hat, gestern war die Feuerzangenbowle oder die 8 Bier und der Jägermeister danach. Aber ich schieb's mal auf die Feuerzangenbowle. Oder die 380 Kippen. Ja, könnte man denn sagen, dass Feuerzangenbowle dann dementsprechend so ein bisschen die Guillotine der Getränke ist? Direkt den Kopf ab? Ja, ich finde es eins der krass. Also ich frühstücke übrigens gerade Salzstangen. Um 12 Uhr. Um 12 Uhr. Ja, Feuerzangenbowle ist halt krass. Also es ist halt heiß gemacht da rum. Ne? Und das mit dem Zucker geht das sofort rein. Ich war nach 2 Dingern davon, war ich schon ordentlich straff. Muss ich schon sagen. Na gut. Aber Hauptsache, ihr habt Spaß gehabt. Weihnachtsfeiern, diese Zeit im Jahr ist immer was Feines, finde ich. Der gesellige Part, Familie, Freunde, Fußball, Handballkollegen, Truppe. Genau. Aber gucken wir ein bisschen auf die Liga tatsächlich. Mhm. Cool, dass wir es dann trotzdem hinbekommen. wie ihr gesehen habt, haben wir ja auch unsere Podcast-Frequenz ein bisschen hochgefahren. Freut uns sehr, dass euch auch die Memory Lane-Folgen so viel Spaß machen. Da sagen wir vielleicht am Ende des Podcasts noch ein bisschen was zu. Mhm. Ihr kennt den Ablauf. Erst gehen wir so ein bisschen durch die Liga, gucken uns ein bisschen auch eine Rookie-Class an. Sonst gab es ein paar High-Scoring-Games und einen Litauer, der sich nicht zum Arbeitsamt gemeldet hat quasi. Da werden wir, glaube ich, ein bisschen drüber quatschen, bevor es dann zu den Bulls geht. Aber wie gesagt, kurzer Nachtrag von mir, diese Memory Lane-Folge, bisschen Sneak Peek behind the curtain. Du hattest das angestoßen, hast gesagt, hey, wollen wir nicht mal ein bisschen was machen, was ja andere vielleicht nicht ganz so machen. Ich glaube, das ist ganz interessant auch für euch. Vielleicht hört ihr auch noch andere deutschsprachige Basketball-Podcasts, dann da ein bisschen eben zu mischen. Und dann haben wir gesagt, ja, das wäre doch ganz cool, wenn wir einfach ein bisschen in Erinnerung schwelgen, und dann passt natürlich auch der Name. Also wenn ihr irgendwie Bock habt auf ein Spiel, das Flu Game, wollt ihr nochmal revisited haben, die, weiß ich nicht, Kobe's 82 oder eben dann auch Kobe's 60 in drei Vierteln, das hätte jetzt gepasst, so Klay Thompson oder eben Team, Spieler, machen wir alles super, super gerne und wird dann dementsprechend dann auch einmal die Woche hoffentlich regelmäßig kommen. Ja, also genau, einmal ist es, glaube ich, ganz cool, dass wir dadurch die Möglichkeit haben, auch wieder ein bisschen regelmäßiger aufzunehmen, und für uns sowieso, das hatte ich ja letzte Woche auch schon gesagt, super, weil wir eben Sachen abseits des NBA-Alltags uns nochmal angucken. Das haben wir jetzt mit Reggie Miller in der ersten Folge gemacht, mit Larry Bird. In der zweiten Folge übrigens, ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, aber ich wusste das gar nicht, dass er seinen 60. Geburtstag hatte an dem Tag, wo wir die Memory Lane-Folge rausgehauen haben. Das hat natürlich wie die Faust aufs Auge gepasst. Wir wussten das natürlich. Ja, selbstverständlich. Alles geplant. Ja, natürlich wussten wir das. Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Wir machen erstmal so einen kleinen Flug durch die Liga, und ja, zuerst zu nennen vielleicht in dieser Woche ist dieses fantastische Spiel von Klay Thompson mit 60 Punkten in 29 Minuten. Daneben dann auch noch John Wall mal ebenso mit 52 Punkten und gestern LeBron mit 44. Also die Dinger sind mehr als sonst durch die Reuse geflogen. Definitiv. Interessant ist ja, dass da bei Clays Spiel, das ist jetzt nun mal nicht das erste Mal, dass ein Spieler 60 aufgelegt hat. Das Besondere war, dass das in 28 Minuten Spielzeit und zweieinhalb Vierteln im Prinzip ja gemacht hat. Das eben jetzt bei solchen Spielen dann häufig, gerade wenn sie extrem effizient sind, nochmal die Uniqueness, um an Englisch zu sprechen, mal wieder mehr stärker herausgearbeitet werden kann durch eben die Metrics, zu denen man jetzt Zugang hat. Ich glaube, weniger als die Gesamtzahl wurde viel mehr darauf geachtet, dass man sagt, ja, hey, hat nur 11 Mal den Ball gedribbelt oder, weiß ich nicht, 40 Sekunden den Ball in der Hand gehabt oder sowas, Possession tatsächlich. Ich glaube, das ist, was viele Leute eben daran fasziniert. Weil natürlich die Golden State Warriors eine komplette Assist-Maschine sind, wo direkt gefeuert wird und zwei schnelle Pässe und dann wird direkt abgedrückt. Ich glaube, das ist natürlich was ganz Besonderes, dass in dem Fall Clay dann, ohne wirklich viel den Ball nach vorne gebracht zu haben, dann diese Punktzahl erreichen konnte. Ich habe eben Kobe Bryants Spiel gegen Dallas Mavericks erwähnt, wo er 60 in drei Vierteln aufgelegt hatte. Da hat er bestimmt 11 Mal gedribbelt innerhalb einer Possession. Und das Gesamte hat Clay eben gemacht während eines Spiels, hat also Feuer gefangen. Passend war das dann Steph Curry am Ende des Spiels in dem Interview Eis über ihn geschüttet hat, um ein bisschen runterzukühlen. Aber es war sicherlich was ganz, ganz Besonderes. Ja, da hast du völlig recht. Also es gab ja schon oft, oder jetzt auch mit denen, die ich gerade genannt hatte, mit Wall und LeBron, dass Leute hohe Scoring-Games haben. Das ist ja jetzt innerhalb einer langen NBA-Saison gar nicht so ungewöhnlich, aber dadurch, wie du gerade auch meintest, durch diese Analytics, die ja noch vor ein paar Jahren nicht so im Fokus auch der Berichterstattung waren. Also mittlerweile ist es ja nicht nur so, dass NBA-Nerds so wie wir oder viele von euch, die sich gerne Statistiken durchlesen, sowas mitbekommen, sondern das ist dann in der Pressemeldung, dass Klay Thompson 60 Punkte gemacht hat, werden direkt diese Metrics mit 11 Mal gedribbelt, nur 90 Sekunden den Ball in der Hand gehabt, die werden direkt mit erwähnt. Das war ja vor ein paar Jahren noch anders. Da wurde sowas ja gar nicht so in das Licht gerückt. Und deswegen gibt es dann, auch wenn diese Spiele nicht einzigartig sind in dem Total Scoring vielleicht, immer wieder was Besonderes, was man rausarbeiten kann. Und ich glaube, die Warriors hatten sogar irgendwie waren es nicht 40 oder 45 Assists oder so? Irgendwie sowas in der Richtung. Also wahnsinnig viel. Also sie haben abartig hochfrequentiert assistiert. Ja, ja. Ich meine, das kann man ja eben dann auch alles messen, wie viel Prozent der Punkte oder Feldkörper dann eben assistiert werden. Ich glaube, die Assist-Rate ist enorm hoch. Lässt sich aber auch, wenn man wirklich nur ein Spiel sich mal anschaut, von ihnen wirklich sehr gut erklären, indem man einfach sieht, wie flüssig der Ball läuft und auch mit welcher Angst die Gegner die Dreierlinie verteidigen. Also da muss ja wirklich nur ein Pumpfake kommen von Clay oder Steph oder KD und dann rasten drei Gegenspieler aus und hechten auf den Mann zu und dann bricht natürlich die Defense wesentlich schneller nochmal zusammen als bei anderen Gegnern. Aber nichtsdestotrotz war es natürlich unfassbar effizient und so ein bisschen das klassische Beispiel des Heißlaufens. Interessant war eben, dass dann einige Leute auch ankamen und direkt mit dem 100-Punkte-Spiel von Will Chamberlain verglichen haben, was natürlich ein bisschen viel ist, weil dafür hätte es dann nochmal ganz entspannt das heißeste Viertel in der Geschichte der NBA plus 3 Punkte gebraucht, damit er überhaupt zu den 100 käme. Mhm. Aber eben aufgrund der hohen Effizienz, der niedrigen Schussanzahl, der Points per Shot und so weiter und so fort, hat man sich eben gefragt, okay, was ist, wenn so wie damals beim 100-Punkte-Spiel wirklich Steve Kerr gesagt hätte, egal, alle spielen heute 44 Minuten und Clay nimmt die letzten 30 Würfe. Aber ich glaube, dass die Warriors daraus gelernt haben letztes Jahr, dass man eben dann in solchen Spielen nicht All-In geht und vielleicht dann auch nur mit 25 gewinnt, anstelle für solche Rekorde zu gehen. Ja, du hast es gerade gesagt, das liegt natürlich auch daran, dass er so effizient im Catch-and-Shoot sein kann, weil eben Curry und Durant auch auf dem Platz sind und der Gegner dann dadurch natürlich Räume aufmachen muss, die dann Klay Thompson vor allem jetzt, wenn Curry oder Durant dann gedoppelt werden, dann nutzen kann. Deswegen, wenn man jetzt einfach sagt, hey, hätte Klay nicht noch das vierte Viertel spielen müssen, um irgendwie noch vielleicht sogar dann nicht in Richtung Chamberlain, aber vielleicht sogar in Richtung Kobe irgendwie mit 82 Punkten zu kommen, das reicht ja nicht. Du hättest dann auch noch Draymond Green, Durant und Curry im vierten Viertel durchspielen lassen müssen, weil sonst hätte er gar nicht die Chance gehabt, überhaupt so viele freie Würfe weiterhin zu bekommen und in Richtung dieser 80 oder 100 Punkte zu gehen. Und da, wie du gerade schon sagtest, ist es natürlich so, dass die Warriors aus dem letzten Jahr so ein bisschen gebrandmarkt sind und sagen, okay, die Regular Season ist doch nicht so wichtig für uns, weil am Ende des Tages, auch über dieses 60-Punkte-Spiel, wird nächste Saison kein Mensch mehr reden, wenn die Warriors dann irgendwie in den Playoffs früh rausfliegen. Ja, eben deshalb konnte er eben dann auch runtergenommen werden und ich glaube, Klay Thompson ist so die ligaweit bekannteste Mikrowelle. Das hat er jetzt damit gezeigt. Ja. Hat in dem Spiel mehr gescored als sowohl die Career Highs von Curry und KD. Ich würde das aber nicht überbewerten. Also du sagtest es gerade, auch einige von, sag ich mal, unseren Lieblingsjournalisten, die True Hoop Fraktion und so weiter und so fort, haben dann ganze Pod-Serien darüber gemacht, um historische Vergleiche zu bemühen und vielleicht dann auch die Spieler selber zu vergleichen, ja. Jetzt Curry und KD. Ich muss sagen, ich glaube, das ist gut, dass wir damit jetzt irgendwie auch einen Schlussstrich darunter ziehen und sagen, gut, das ist sehr unique, was er da gemacht hat, auch aufgrund seiner Spielweise. Steph und KD kreieren viel mehr selber, haben viel mehr den Ball in der Hand, machen mit Dribblings, direkt auch per ISO-Play. Insofern belassen wir es doch am besten dabei und sagen, gut, für die Warriors, dass sie so ein Embarrassment of Riches da haben. Du hast eben noch einen anderen Spieler erwähnt, der leider nicht das vierte Viertel ruhen konnte, trotz eines Galatags. Nein, im Endeffekt mussten die Washington Wizards sogar am Ende des Tages sich haben das Spiel abgegeben gegen Orlando, trotz eben der 52 Punkte von John Wall. Du wolltest, glaube ich, noch ein bisschen was über das Spiel sagen. Ja, ich finde, das ist halt so ein schöner Gegensatz, weil trotz, dass John Wall 52 Punkte macht, schaffen es die Wizards nicht, gegen die Orlando Magic zu gewinnen. Und wir hatten da in der letzten Folge schon mal ein bisschen drüber gesprochen, oder in der vorletzten, ich weiß gar nicht mehr genau, mein Kopf ist halt verklebt von Feuerzangenbowle heute. Hatten wir schon drüber gesprochen, dass John Wall dringend Hilfe braucht. Und ich glaube, so ein Spiel zeigt das nochmal ganz deutlich, weil normalerweise würdest du ja davon ausgehen, wenn dein bester Spieler im Team 52 Punkte auflegt, dass du dieses Spiel auch gewinnst. Aber der Supporting Cast von John Wall in Person von Gortat, von Morris, von Beal, die kriegen es halt nicht auf die Reihe, dann wenigstens mal, sie müssen ja eigentlich nicht mehr machen als ein anständiges Spiel oder in Richtung ihrer Season Averages zu kommen, damit man dann irgendwie am Ende des Tages 120 Punkte scored und das Spiel gewinnt. Und das schaffen sie nicht und das schaffen sie schon mehrmals nicht in dieser Saison. Und deswegen fand ich diesen Gegensatz so interessant, dass auf der einen Seite bei den Warriors Klay Thompson macht 60, gewinnt das Spiel aber selbstverständlich, weil dann eben Curry und Durant auch nochmal 20 oder so auflegen. Und John Wall scored 52, schaffen es aber nicht, das Spiel zu gewinnen, weil er da mehr oder weniger alleine im Feld steht, ne? Ja, definitiv. Es ist nicht unbedingt, glaube ich, nur auf die individuelle Performance jetzt runterzubrechen. Ich glaube, das gibt's schon durchaus häufig, dass Spieler einen Sahnetag haben und dann eben das Spiel letztlich dann doch verlieren. Das sieht man immer wieder, wenn dann irgendwie Spieler im Interview sagen, ja gut, ist im Prinzip egal, welche Zahlen ich auflege. Hauptsache, wir gewinnen oder ich hätte lieber gewonnen und das nicht getan. Man könnte das vielleicht sogar das Anthony Davis Game nennen, weil das bei ihm so häufig der Fall war. Ich glaube, es ist vielmehr, wie du schon gesagt hast, ein Punkt, dass man sich den Kader anschauen muss und guckt, ob Washington in die richtige Richtung geht und da nicht vielleicht Anspruch und Wirklichkeit ein bisschen weit auseinanderklaffen. Ja. Aber ich glaube, das ist auch darüber. Ja, lass uns doch über deinen als ich morgens aufgestanden bin und deinen Tweet gelesen habe, habe ich echt laut lachen müssen. Causa Monte Yunus, das erste Mal, dass ein Angestellter 37 Millionen Dollar bekommt und am nächsten Tag nicht zur Arbeit erscheint. Hashtag Fire Your Agent. Lass doch darüber mal kurz sprechen, was denn da überhaupt passiert ist. Ja, also das hat natürlich sehr gut gepasst. Ich fand das wirklich, es ist eine verrückte Story, die ja nicht erst seit zu Beginn der Saison angefangen hat, sondern im Prinzip ja letztes Jahr, wo die Houston Rockets ihn nach Detroit abgeben wollten. Monte Yunus hatte schon letztes Jahr recht wenig gespielt und hatte mit einer Rückenverletzung zu kämpfen und ist dann eben getradet worden. Und da muss man dann eben noch dieses den Medizincheck sozusagen machen. Das hat man ja im Fußball auch, den er dann aber verfehlt hat. Da gab es auch Stimmen, ob das denn wirklich so stimmte oder ob dann die Detroit Pistons nicht ein bisschen Angst bekommen haben, ihn dann unter Vertrag zu bekommen, nachdem der Doktor dann ein Auge drauf geworfen hat. Und ja, dadurch musste er wieder zurück nach Houston. Der Trade ist geplatzt und in der Offseason ging die Saga dann weiter, weil er eben Free Agent war und niemand wollte ihn unter Vertrag nehmen. Dann ging es so weit, dass irgendwann, als er auch immer noch nicht von Houston unter Vertrag genommen ist, den sogenannten Qualifying Offer unter die Nase bekommen hat. Das ist eine festgelegte Zahl, die er dann eben bei ihm recht niedrig bemessen war, an dem, was er vorher verdient hat und wo er gedraftet worden ist. To make a long story short, er hat dann also eben gedacht, gut, er kriegt ein gutes Angebot von einem anderen Team und kann dann das Team wechseln und aufbefreit und beflügelt aufspielen. Pustekuchen, Utah, das Angebot wurde von Brooklyn, das ich letzte Woche erwähnt hatte, wurde gematcht und eigentlich müsste er zurückkommen zu den Houston Rockets. Aber dann hat er über sich gedacht, nee, dann gehe ich jetzt einfach mal nicht zum Fitnesstest und zeig den dicken Mittelfinger zurück, was natürlich jetzt dazu führt, dass alle total verwirrt sind. Wenn man sich ein paar Quotes anschaut von Mike D'Antoni, vom Trainer von Houston, dann ist es total witzig, weil er die ganze Zeit, je nachdem, wo eben die Verhandlungen waren, andere Sachen gesagt hat. Entweder hat er gesagt, ja, also wir kommen auch super gut ohne ihn klar. Das war dann, wenn die Verhandlungen gestockt sind und er vielleicht den Verein wechselt, bis hin zu, ja, wir wollen, dass er sofort wiederkommt und wir brauchen ihn unbedingt. Er hat einen super hohen Basketball-IQ. Und so wie es aussieht, pocht er aber jetzt darauf, dass er eben auch dieses Offer dann eben rescinded wird, also zurückgezogen wird, damit er dann nochmal quasi in die Free Agency rutscht. Und das ist natürlich eine ganz kuriose Geschichte. Ich glaube, um das vielleicht vorwegzunehmen, ich glaube, dass ihm das sehr, sehr schaden wird und ich glaube, da war er sehr schlecht ab. Ja, also sein Agent ist ja BJ Armstrong, glaube ich, ne? Der damals bei den der Point Guard der Bulls aus den 90er Jahren. Ich glaube, der hat auch Draymond Green unter Vertrag und ich weiß nicht wen noch, ein, zwei andere Leute. Aber die Frage ist ja, also einmal finde ich das auch ein absolutes Unding, dass man das halt dann auch in der Öffentlichkeit so spielt, dass man einfach nicht zum Fitnesstest geht und so, finde ich irgendwie. Also es wirkt nicht sehr professionell, sowohl von Seiten Monte Jonas als auch von seinem Agent. Die Frage ist aber doch tatsächlich, am Ende des Tages, wenn sie sich jetzt auf einen Vertrag einigen und er dann doch wenigstens für ein Jahr oder bis zum nächsten Sommer bei den Houston Rockets bleibt, ist er denn wirklich eine Hilfe oder ist er keine? Und ich glaube, die Rockets aktuell stehen sie ziemlich gut. Ich kenne jetzt den aktuellen Record gerade nicht auswendig, aber ich glaube irgendwie sowas wie 14 und 7 oder besser so. Als ich ihn antizipiert habe. Oh ja, so viel steht fest. Das stimmt. Deswegen glaube ich, die Not ist gerade nicht so richtig groß. Natürlich hat er Upside und du sagtest gerade, dass auch D'Antoni meint, er hat einen hohen Basketball-IQ, das kann alles stimmen, aber im Zweifel ist so eine Geschichte ja dann auch was, was in der Kabine, sage ich mal, zwischen den anderen Spielern vielleicht nicht ganz so gut ankommt, wenn du da neben dem, während alle anderen trainieren und spielen und sich den Hintern für die Franchise aufreißen, wenn du da mit deinem Agent die ganze Zeit so eine Pokerscharade fährst. Also weiß ich nicht unbedingt, ob die Rockets da gut dran tun, ihn da jetzt wieder aufzunehmen oder ob man nicht sagt, komm, die Geschichte ist abgeschlossen und wir kommen sportlich auch ganz gut ohne ihn zurecht. Ich kann mir vorstellen, dass das eine Entscheidung des GMs war, ihn eben unter Vertrag zu nehmen, in diesen, was war es, 4 Jahre, 37 Millionen, weil da nur eine sehr geringe Summe eben über dieses Jahr hinaus garantiert war. Und ich glaube, dann ist das so eine GM-Entscheidung, dass man eben sagt, hey, wir gucken, was er diese Saison bringen kann und wenn das eben doch nichts ist, dann gibt's eben eine leichte Exit-Strategie am Ende der Saison. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Mike D'Antoni einen Spieler in, wie du schon gesagt hast, ein gut funktionierendes Teamgefüge sich holen möchte, der Unruhe reinbringt, der denkt, er ist unterbezahlt, der zu wenig spielt. Du hast ohnehin in Ryan Anderson einen chronisch Verletzten, dem du viel zu viel Geld gegeben hast. Da brauchst du nicht, ehrlich gesagt, jemanden mit einer ähnlichen Spielanlage jetzt. Zumal James Harden einfach die Liga in Assists anführt. Klar, vielleicht möchtest du das ein bisschen verteilen. Die Usage Rate ist abnorm hoch. Aber ob dann Monte Jonas so die richtige Person ist, das darauf zu legen, der wirklich in den letzten Jahren oder letzten 2 Jahren nicht wirklich gute Zahlen aufgelegt hat, das bezweifle ich doch sehr stark. Du hast es gesagt, sie stehen mit 17 und 7 super da, 6 Spiele in Folge gewonnen, 8 aus den letzten 10. Ist gut für den 4. Rang im Westen. Wie gesagt, ganz das andere Team, als wie ich es gesehen habe. Sie sind natürlich extrem schlecht defensiv oder sehr schlecht, aber dafür eben auch historisch gut offensiv und ich würde da so wenig wie möglich verändern. Ja. 2 Sachen, bevor wir nachher zu den Bulls kommen, wollten wir noch besprechen. Ich hätte noch 2, 3 Sätze gleich zu verlieren über Phil Jackson und Carmelo Anthony. Da gab es in dieser Woche ein bisschen Zwist und du wolltest noch reden über die Rookies bzw. Vertragsextensions, richtig? Ja, genau. Aber schieß los. Ja, also ihr habt das vielleicht mitbekommen, in dieser Woche hat sich mal wieder Phil Jackson öffentlich geäußert, was, ich sag mal, in 9 von 10 Fällen in die Hose geht, wenn er das tut. Besser immer noch, als wenn James Dolan, der Owner der Knicks, der vielleicht schlechteste Owner der ganzen, oder der schlechteste Owner der ganzen NBA, das tun würde. Aber Phil Jackson hat in dieser Woche in irgendeinem Interview gesagt, dass er, dass Carmelo viel zu häufig den Ball hält, dieses Ballhogging, was Melo in seiner Karriere immer schon mal irgendwie vorgeworfen worden ist. Und dass Melo daran arbeiten muss und bla bla bla, den Ball mehr zu verteilen, seine Mitspieler besser zu machen. Ich finde, das ist, einerseits ist, kann man das vielleicht sportlich so machen und dass Phil Jackson auch auf einen als President der Basketball Operations dann auf seinen Spieler zugeht und sagt, hey, pass mal auf, an deinem Spielstil gefallen mir 2, 3 Sachen nicht, können wir nicht daran arbeiten, mal mit ihm redet und. Das öffentlich zu tun, so wie er das in seiner Karriere auch schon oft gemacht hat, mit Jordan, den er öffentlich kritisiert hat, mit Kobe, den er oft öffentlich kritisiert hat oder jetzt mit Melo, das finde ich scheiße, gerade wenn es, also bei mir als Knicks-Fan natürlich besonders, aber gerade wenn du eine Franchise anführst, die im Moment ganz guten Basketball spielt tatsächlich und gut dasteht in der Liga und die versucht nach Jahren der Dürre, sag ich mal, wieder in die Playoffs zu kommen, dass du dann so einen Quatsch öffentlich loslässt über deinen vermeintlich besten Spieler im Team, das kann ich nicht nachvollziehen. Und ich finde, so cool Phil Jackson auch als, oder so gut und so schlau Phil Jackson auch als Trainer war, so unvorsichtig und so, ja, unüberlegt ist er in seinen Äußerungen als Präsident der Knicks. Das war vor ein paar Wochen mit LeBron so, wo er dieses Wort Posse genannt hat, was LeBron und seinen Leuten, die für ihn arbeiten, ziemlich sauer aufgestoßen ist. Und jetzt das wieder mit Carmelo. Ich kann das nicht verstehen, wie man als so hochdekorierter Basketballveteran wie Phil Jackson nun mal ist, dass man sich da jedes Mal so im Ton oder in der Wortwahl vergreift. Und zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt auch noch. Also ist das vielleicht so ein bisschen ein Drang, weiterhin relevant zu sein, was jetzt seine Person betrifft? Ich glaube, dass er einiges an dieser Magie verloren hat, dieser Basketball-Guru zu sein, der immer die Triangle-Philosophie prägt. Da ist er ziemlich, ja, muss man ja wirklich so sagen, auf die Schnauze gefallen, sei es, weil er nicht das Spielermaterial hatte, sei es, weil es einfach nicht mehr leicht zu spielen ist oder gut zu spielen ist in der heutigen Zeit. Ich glaube, das spielt da durchaus eine Rolle, dass er eben jetzt relevant sein bleiben möchte, dass er sein fürstliches Gehalt und seine Position im Machtgefüge der Knicks dann eben auch untermauert mit solchen Aussagen. Nur letztlich ist es doch auch eine Spielersliga, so eine Players League irgendwie. Und das hat man gesehen auch mit den Kommentaren der Posse gegenüber LeBron, wo dann sogar sein eigener Starspieler in Melo dann eben LeBron zur Seite gekommen ist. Mhm. Und das sind so Sachen, wo man vielleicht auch ein bisschen diese abnehmenden Einfluss von Jackson dann eben sehen kann. Ich sehe das genauso. Ich glaube auch, das ist ein Kämpfen um Relevanz. Gerade die Triangle Offense, die er mit aller Macht versucht hat durchzudrücken in New York und wo jetzt Jeff Hornacek gesagt hat, ja klar, natürlich spielen wir Elemente der Triangle Offense, aber wir spielen vor allem schnellen Basketball, wir werfen Dreier, wir ziehen viel zum Korb, viele Pick and Rolls, Pick and Pops. Das kann Phil Jackson natürlich, einerseits muss ihm das gefallen, weil das Team ganz gut dasteht, andererseits kann ihm das nicht so richtig gefallen, dass das Team so gut dasteht, weil es ja gegen seine eigene Philosophie geht und quasi der Beweis angetreten ist, dass es ohne Triangle besser funktioniert. Und dann sucht er sich halt wahrscheinlich Carmelo raus und sagt, der personifiziert das ein bisschen, den kritisiere ich jetzt öffentlich. Aber ja, wie gesagt, ich find's Quatsch und ich find's schade, dass nach Wochen der Harmonie in New York, dass jetzt wieder Unruhe durch so ein Blödsinn irgendwie entsteht. Aber gut, lohnt sich wahrscheinlich auch nicht, da jetzt noch länger drüber zu reden. Lass uns das Topic aufmachen, was du noch gerne besprechen wolltest. Ja, wir haben es peu à peu ein bisschen besprochen. Und zwar geht es hier um die Rookie Class 2013. Das sind die Spieler, die vorzeitig ihre Verträge verlängert haben. Mhm. Ich dachte, ich gebe dir einfach mal alle Namen von den First-Roundern, die das eben bisher gemacht haben, die unbedingt bei ihren Teams bleiben wollten oder sollten aus Sicht der Team-Executives. Und ich glaube, es ist schon interessant, eben sich die Spieler nochmal anzuschauen, weil sie eben unterschiedliche Karrierewege eingeschlagen haben und wahrscheinlich eben auch einschlagen werden. Ich würde einfach mal losschießen und wäre sehr interessiert daran, dass du mir sagst, hey, ist vielleicht ein bisschen überbezahlt oder nenn mir einen Spieler, wo du sagen würdest, hey, das ist ein Vertrag, der rentiert sich enorm oder das ist ein Vertrag, der sich eventuell ein bisschen rächen wird und eher zu viel Upside war. Also wenn man jetzt zum Beispiel meinen Lieblingswortdreher rausnehmen möchte, Victor Oladipo, 4 Jahre, 84 Millionen und das dann eben vergleicht mit CJ McCollum, beide Shooting Guards, 4 Jahre 106 Millionen von den Blazers bekommen. Interessant eben auch, weil McCollum 10. Pick war und Oladipo 2. Wenn du die beiden jetzt vielleicht mal vergleichen möchtest als Duo und anschließend nochmal 2 Center, Georgie Cheng, 4 Jahre 64 Millionen und Rudy Gobert, 4 Jahre 100 Millionen mit den Jazz. Also Oladipo und CJ McCollum sehe ich eigentlich beide aus dem gleichen Grund ein bisschen kritisch, muss ich sagen. Ich finde, beide profitieren enorm davon, dass sie einen Star Point Guard an ihrer Seite haben. Also zum einen Damian Lillard für McCollum und zum anderen in Russell Westbrook. Obwohl vielleicht Oladipo sogar noch mehr davon profitiert, weil eben Westbrook viel mehr Assists noch auflegt. Aber die Frage wäre für mich, wenn wir uns in solchen Gehaltssphären bewegen, ist denn dieser Spieler auch ohne einen starken Oder ist er mehr als ein starker Sidekick neben einem Superstar? Und könnte er vielleicht im Zweifel auch ein Team über eine Strecke ein Stück weit alleine führen? Und das sehe ich bei beiden Spielern nicht. Also wenn wir jetzt mal überlegen, wenn du Russell Westbrook oder Damian Lillard, du bist jetzt die Franchise von der General Manager von beiden Teams und sagst, okay, ich möchte vielleicht im nächsten Sommer an einen starken Free Agent kommen oder an der Trade Deadline möchte ich mir einen Superstar-Spieler neben meinen Superstar, den ich schon im Team habe, stellen, dann wären Oladipo und CJ McCollum die ersten, die du auf den Trademarkt setzen würdest. Also ich glaube zum Beispiel im Team der Portland Trailblazers, die kommen halt mit CJ McCollum und mit Lillard, werden die nicht perspektivisch irgendwie in die Western Conference Finals kommen. Deswegen ist für mich McCollum so ein Kandidat, der dann gehen müsste, wenn du jemand Starkes an Lillards Seite stellen möchtest. Und lange Rede, kurzer Sinn, dann finde ich das schon arg viel Geld dafür, dass du eigentlich nur ein starker Sidekick bist. Definitiv. Ich würde auch ein Fragezeichen hintersetzen, ob diese 4 Jahre tatsächlich jeweils aus der Sicht von beiden Spielern mit dem Team ausgespielt werden. Mhm. Sprich, ich kann mir gut vorstellen, dass dann eben Trade passiert. Du hast es erwähnt, jetzt insbesondere bei den Blazers ist eine offene Frage, inwieweit das klappen kann, mit so einem defensiv schwachen Backcourt dann eben wirklich zu contenten. Ich glaube, das muss man noch 1-2 Jahre geben und zu gucken, ob die anderen Pieces im Team vielleicht das eben ergänzen können durch die respektive Defensivarbeit. Aber ich sehe das ähnlich. Vielleicht auch eher Oladipo, ein Spieler, der mittelfristig dann eher von der Bank käme und da eben so den Playmaker-Scoring-Punch gibt. Ich weiß nicht, ob er wirklich die zweite Option sein kann in einem sehr guten Team. Das sehe ich ein bisschen kritisch. Was die großen Jungs betrifft, hätte ich vielleicht eher Steven Adams mit reinnehmen sollen, auch noch, der eben auch 4 Jahre 100 Millionen bekommt. Ich glaube, dass Georgie Jang zum Beispiel ein wesentlich besserer Vertrag ist, als dass es Cody Zeller ist. Bei Cody Zeller ist es solide, aber da sehe ich halt keine Upside. Das war auch, muss man ja ehrlich gesagt sagen, auch für den 4. Pick im Draft ein ziemlicher, also verdammt gut, Bust hoch, ist es, ne? Jetzt vielleicht nicht, ja. Aber es ist halt wirklich viel zu hoch dafür, dass er nur ein solider Rollenspieler sein wird. Er trifft einen Floater, einen Midranger und ist ein passabler Rim Protector, aber mehr wird es auch nicht sein und so wird er eben dann jetzt auch bezahlt. Das sieht man jetzt schon, wenn dreistellige Beträge rumgeworfen worden sind und Cody Zeller kriegt eben ungefähr die Hälfte, dass das eben nochmal eine andere Kategorie ist. Ja, sehe ich genauso. Bei Rudy Gobert würde ich sagen, er ist in seinen Fähigkeiten und seiner Physis schon was ganz Besonderes in der Liga. Also gerade was das Shotblocking angeht, seine langen Arme, das Rebounding, die Rim Protection, das ist ja was jedes gute Team braucht. Und wenn die Utah Jazz so als eine der Franchises im Westen, die so für die nächsten Jahre wahrscheinlich eine höhere Upside haben, da musst du dir solche Fähigkeiten dann eben wahrscheinlich auch teuer einkaufen. Und da hätte ich jetzt kein großes Problem damit, Rudy Gobert relativ viel Geld zu geben, um eben diese Rim Protection und so weiter und so fort, was halt nicht so hinter jeder Ecke in der NBA zu finden ist, dass man da ein bisschen mehr Geld für ausgibt. Eine Sache, die noch interessant ist, weshalb ich es eben auch erwähnen wollte, wir haben in den letzten Pods ebenso über Giannis gesprochen häufiger. Anscheinend ist es wirklich so, jedenfalls in dem Draft war es definitiv so, dass wenn man Potenzial draftet, wenn man Upside draftet und Talent, das vielleicht noch ein bisschen roher ist, wirklich im Zweifel richtig gepickt hat, weil die 4 Jungs, die jetzt hier drauf sind, die in der zweiten Hälfte der ersten Runde gedraftet sind, Giannis, Schröder, Jang und Gobert sind meiner Ansicht nach doch besser und haben vor allem eine größere Chance, wesentlich besser zu werden als die anderen 4, Oladipo, Zeller, McCollum und Adams, die in der ersten Hälfte des Drafts weggingen. Und das finde ich sehr interessant, dass man vielleicht sagt, okay, man müsste sich jetzt alle Drafts mal anschauen. Es gibt natürlich dann auch die Busts, die vermeintliche große Talente waren. Aber ich glaube, dass das vielleicht so eine Art Trend ist, dass man mehr die jungen, unreifen Spieler in ein Umfeld setzt, wo sie eben langsam wachsen können und eben zu den Spielern werden, die wir jetzt hier zum Beispiel sehen, mit so viel Geld ausgestattet. Ja, fairerweise muss man aber, glaube ich, auch sagen, das sind in der zweiten Drafthälfte natürlich auch Franchises, die es sich leisten können, ein paar Jahre auf jemanden zu warten. Ne? Also die Milwaukee Bucks oder Orlando Magic oder wie auch immer. Das die Dallas Mavericks, die Dominic Jones, Rodrigue Bobois. Das sind ja im Zweifel Franchises, die auch sagen, okay, wir draften Talent, was vielleicht sich erst in 2, 3, 4 Jahren bemerkbar macht oder sich dann auszahlt. Und dann gehört natürlich auch eine kleine Portion Glück dazu. Aber ich meine, man kann so viel scouten, wie man will. Man weiß meiner Meinung nach nie, wie sich ein 18-, 19-Jähriger, 20-Jähriger in den nächsten 5 Jahren entwickeln wird. Man kann halt nur sagen, okay, der hat die Anlagen dafür. Aber wie auch immer, das sind jetzt keine Franchises, die direkten Erfolg irgendwie wollen, sondern die schon ihren Plan auf die nächsten 5 Jahre ausgelegt haben. Und dann werden sie jetzt damit belohnt. Also ich glaube, Giannis ist da so das Posterchild für das Vorzeigebeispiel, wie man jemanden mit Talent draftet, darauf hofft, dass er das eben dann auch aufs Parkett bringt, einige Jahre Zeit lässt und mittlerweile jemanden hat, der wahrscheinlich für die nächsten 10 Jahre jedes Mal in der All-Star Conversation oder vielleicht sogar irgendwann mal noch mehr sein wird. Ja. Ich glaube, dass damit haben wir es. Wenn du jetzt nicht noch sonst was sagen würdest, kommen wir doch zu den Bulls, das adoptierte Team. Falls ihr jetzt das erste Mal reinhört in den Pods in den letzten, wo wir adoptiert haben oder generell, wir machen das seit ein paar Jahren, nehmen uns immer ein Team, gucken uns das ganz genau an, was die über die Woche fabriziert haben. Aber wollen das jetzt nicht nur so zu einem Boxscore lesen, verkommen lassen, sondern so ein bisschen auch als Vergleich für unsere Off-Season-Previews, wie wir eben die Verstärkungen gesehen haben, die neuen Spieler. Ich glaube, das ist eben auch der Grund, wieso ihr sie gewählt habt. Sie sind vielleicht ein bisschen besser gestartet, als viele gedacht haben. War ja so ein bisschen das Gespräch in der Off-Season, dass man sich im Prinzip alle NBA-Spieler ins Team geholt hat, die am wenigsten den Dreier werfen können. Homecoming von Wade, Rondo unter Vertrag genommen, alle möglichen anderen Point Guards, den Trade mit New York, Derrick Rose hat das Team verlassen, pipapo, und deshalb ist es dann doch ein Team, was interessant ist, sich mal genauer anzuschauen. Ob das dann ganz so interessant ist, wenn man sich die Spiele anschaut, ist, glaube ich, eine andere Sache. Wir haben uns nicht abgesprochen, was die Spiele betraf diese Woche. Es hat ein ziemliches Auf und Ab gegeben gegen Portland und gegen Detroit gab es Niederlagen, aber dann wurde den San Antonio Spurs die einzige Auswärtsniederlage zugefügt, bevor es dann wieder eine Niederlage, glaube ich, gab gestern Nacht, wenn ich mich nicht irre, gegen Miami. Nee, ein Sieg. Nee, die haben gewonnen. Ja, genau. Das war nämlich das Spiel, auch was ich mir angeguckt hatte. Ja, also so richtig, also Bulls-Fans, verzeiht mir, aber ich finde, so richtig Spaß habe ich nicht dabei, wenn ich die Chicago Bulls, mir die Chicago Bulls angucke. Es ist halt wahnsinnig effizienter, oldschool, Halbfeld auf 2-Punkte-Würfe ausgelegter Basketball. Das wiederum, auch wenn es nicht so sexy ist, sich das anzugucken, wiederum aber sehr interessant, weil du hattest die Offseason angesprochen. Wir haben in der Offseason schon gesagt, oh Gott, kann das denn gut gehen? Ich hatte da mal auf Facebook oder auf Twitter, ich weiß gar nicht mehr, so eine Statline gepostet, dass sowohl Rondo, Wade als auch Jimmy Butler unter 30% auf ihre Karriere gerechnet von 3 Treffen und dass das ja eine Liga-Entwicklung ist, die schon in Richtung 3-Punkt-Wurf geht und nicht mehr so viel Halbfeld-Basketball oder lange Zweier. Und das Interessante ist ja, dass die Bulls dennoch, auch wenn sie nach wie vor das schlechteste Team in der Liga sind, was die 3-Punkt-Statistiken angeht, mit gerade mal 30%, dass sie trotzdem so gut dastehen. Also, dass sie quasi die Anti-Entwicklung oder so ein bisschen der Gegenpol der aktuellen NBA-Entwicklung sind, das aber trotzdem für einen guten Platz in der Eastern Conference reicht. Ob das aber so bleibt, ist eine große Frage. Da würde ich wirklich ein Fragezeichen hinterherstellen wollen. Vielleicht fangen wir erstmal an. In den ersten 3 Spielen der Saison gab es so ein bisschen den Reverse-Effekt. Da haben alle mit wirklich erst Häme zu Beginn der Saison auf Chicago geschaut und dann gab es große Fragezeichen und lange Gesichter, weil nach den ersten 3 Spielen der Saison, glaube ich, Chicago tatsächlich die Liga in verwandelten Dreiern angeführt hat. Ja, Wade hat Dreier geswischt. Ja, genau. Ja, ja. Ohne Ende. Das hat sich jetzt sehr geändert. Wenn man sich jetzt nur mal Butler und Wade anschaut, sind das tatsächlich 2 der 3 in Anführungsstrichen effizientsten Dreierschützen im Team. Daran würde ich es gar nicht mal festmachen, wenn Jimmy Butler und Dwayne Wade 35% und 34% respektive von Downtown schießen, ist das echt mehr, als man wahrscheinlich erwarten kann. Das ist okay. Auch wenn jeweils 5 und 4,6 Attempts viel zu viel sind, vor allem für Dwayne Wade. Ich glaube, er kann da wesentlich effektiver eingesetzt werden, aber da werde ich später nochmal drüber sprechen. Es ist viel mehr, wenn man sich Nikola Mirotic anschaut, der auf 100 Possessions gerechnet, also es waren eben auch die Zahlen auf 100 Possessions, Dwayne Wade schießt keine 5 Dreier pro Spiel, der auf 100 Possessions gerechnet 10 Dreier abfeuert und davon unter 30% trifft. Ja, Wahnsinn. Auch Doug McDermott bislang sehr, sehr schlecht gestartet, ist jetzt lange ausgefallen mit einer Gehirnerschütterung. Das sind vor allem die beiden Spieler, auf die man eben gerechnet hat, die dann das Spacing bringen, gerade im vierten Viertel. Und interessanterweise ist es da, und da werden wir wahrscheinlich jetzt tatsächlich ein bisschen länger drüber sprechen, der knackende Punkt. Man verliert die Spiele im vierten Viertel. Ich habe mir da mal ein paar Stats rausgesucht. Das Net-Rating im Schlussviertel ist 27. Platz ligaweit, minus 10,7. Das heißt, im vierten Viertel scoret man durchschnittlich oder zieht man 10,7 Punkte weniger als der Konkurrent. Mhm. Da muss man eigentlich wirklich 2 Sekunden mal warten, um sich das vorzustellen. Wenn in einem Durchschnittsviertel, ich sag mal, 23 bis 26 Punkte erzielt werden und du wirst mit knapp 11 geoutscored, also aus dem Feld geballert, muss man ja fast sagen, ja, dann fragt man sich, wie sie überhaupt im vierten Viertel Spiele gewinnen können. Oder schaffen die nicht jedes Spiel noch zu verlieren. Das sind 96,2 Punkte für 100 Possessions. Das ist ein Wert, der 28. in der Liga ist, der zweitschlechteste und 36,2% Field Goal Percentage. Wenn man jetzt die effektive Field Goal Percentage ansieht, dann ist es vielleicht sogar historisch schlecht, aber auch so ist es schon mit Abstand der schlechteste Wert in der Liga. Und das in der Nutshell heißt einfach, es gibt kein Team ligaweit, was so sehr struggelt, gute Possessions eben aufs Parkett zu legen, wenn es zählt, wie Chicago. Und das hat einige Gründe. Um es mal ein bisschen zu dir zu spielen, ich bin mir sicher, dass du ein bisschen was über Rajan Rondo auch sagen kannst. Jetzt mal sowohl mit Stats, ich habe jetzt gleich hier noch mir ein paar rausgesetzt, aber vielleicht jetzt auch in deiner Emotionalität und deinem Kopf, in dem du momentan bist, einfach emotional von dir gesprochen, Rajan Rondo, es passt tatsächlich absolut nicht. Und das wurde ja auch von vornherein eigentlich so identifiziert. Nee, Rajan Rondo hat jahrelang von seinem guten Boston-Jahr und diesen Wahnsinns-Playoffs, die er gespielt hat, profitiert. Und Stück für Stück nimmt er ab, beziehungsweise Stück für Stück wird, glaube ich, klar, auch wahrscheinlich sogar den Executives der Bulls, dass Rondo eher hinderlich für das Spiel deiner Mannschaft ist, als dass er deiner Mannschaft irgendwie nach vorne hilft. Denn was du gerade angesprochen hast, dass sie im vierten Viertel so strugglen, wirklich ordentliche Possessions aufs Parkett zu kriegen, liegt meiner Meinung nach auch daran, dass du so ausrechenbar bist. Und Rajan Rondo zum Beispiel ist ein Spieler, der sehr ausrechenbar ist. Er sucht den Abschluss selber fast überhaupt nicht, zieht vielleicht 2-3 Mal selber zum Korb. Das würdest du aber als gegnerisches Team immer gerne mitnehmen. Ab, sag ich mal, 2-3 Meter vom Korb entfernt kannst du ihn easy schießen lassen, kannst dich zurückziehen in der Deckung, brauchst seinen Dreier ohnehin nicht zu verteidigen, aber auch keinen langen Zweier. Da lebst du gerne mit den Percentages, die er da hat, irgendwie 32% oder was er da von 3 wirft. Und dann mit den durchschnittlichen Percentages von Wade und Butler gepaart, macht das natürlich eine sehr ausrechenbare Offense der Chicago Bulls. Insofern wundert es mich nicht, wenn die Zügel dann beim gegnerischen Team im vierten Viertel angezogen werden in der Defense, dass die Bulls dann echt Probleme haben zu scoren, weil sie eben von draußen nicht scoren können. Und du weißt seit Jahren, was Dwayne Wade macht. Er spielt sich den Ball mit dem Rücken zum Korb fast selber zu oder lässt Rondo den Ball in den Post kicken. 1-2 Pumpfakes, versucht immer das Foul mitzuziehen. Und Jimmy Butlers Moves sind jetzt auch nicht gerade, also ich sag mal so, das Überraschendste, was die Liga zu bieten hat. Rondo sowieso nicht. Deswegen ist das relativ leicht ausrechenbar. Was du gerade zu Mirotic gesagt hast, finde ich aber, ist auch eine Sache, die du durchaus dem Coach anrechnen oder vorwerfen kannst. Wenn ein Spieler unter 30% von der Dreierlinie trifft, dafür aber fast 5 Versuche im Spiel von da schießt, oder Isaiah Cannon, sehe ich gerade bei Basketball Reference darunter, 27% von der Dreierlinie und 3,5 Versuche, das sind 8 Versuche pro Spiel, nur von diesen beiden Spielern, die unter 30% Wahrscheinlichkeit ihr Ziel finden. Und das ist auch eine Sache, die sich Fred Hoiberg meiner Meinung nach ankreiden muss. Genauso eben wie dieses ja ausrechenbare Spiel von Rondo, Wade, Butler und Co. Ja, vielleicht noch als Nachtrag zu Rajon Rondo. Seine True Shooting Percentage liegt bei 43,7%, was schon gering ist. Wenn man dann aber sagt, ja gut, dann versucht er wenigstens zum Korb zu ziehen und da die Bälle zu verwandeln. Kaum. Und unterm Korb, ja, das ist also, lass mich das gerade mal nachgucken, direkt unterm Korb, 0 bis 3 Fuß vor dem Korb, trifft er nur 41% seiner Versuche. Das ist unfassbar niedrig. Wenn sogar Doug McDermott 57% trifft, zugegeben, er sieht nicht so viel direkt unter dem Korb Bälle. Jimmy Butler, wenn man das natürlich vergleicht, ein bisschen schwierig. Sicherlich jemand, der diese Saison mit am effizientesten aus der Mitteldistanz trifft, aber 10 bis 16 Fuß entfernt trifft Rajon Rondo, und das ist jetzt noch nicht mal der Dreier, trifft Rajon Rondo nur 20% seiner Bälle. Das heißt, du kannst sowas von dermaßen absinken, und dann ist auch dieser Mythos des Floor Generals und des Assist-Gods einfach nicht mehr wirklich da, wenn du wirklich so absinkst, dass du die Passing Lanes zumachst, dass die Spieler gar nicht helfen müssen, dass die im Prinzip mit den Füßen auf Leuten wie Mirotic sitzen, die Pässe und die Würfe dann eben auch wesentlich schwieriger werden, und das zerstört dir komplett die Offense. Das ist im Prinzip in a nutshell das, was ich eben gesagt habe. Wenn du dir nämlich Rajon Rondos Zahlen im vierten Viertel mal anschaust, dann ist das absolut kongruent mit dem, was die Bulls als Team machen. Er hat nämlich ein Net-Rating, wir haben das eben erwähnt, das Team-Net-Rating war minus 10,7. Sein persönliches Net-Rating per 100 Possessions im vierten Viertel ist minus 15,8. Also da sind wir mittlerweile bei Punkten angelangt, wo du dich fragst, wie schlecht kann ein Spieler sein, und er bleibt auf dem Platz. 27% Field-Goal-Percentage im vierten Viertel. Das ist einfach absolut nicht zu entschuldigen, dass Fred Hoiberg da bislang noch keine Lösung zu gefunden hat. Man muss dann wirklich sagen, die Bank ist der beste und sicherste Ort für die Bulls, Spiele zu gewinnen, was Rajon Rondo betrifft. Vor allem, weil du eben dann Spielern oder den anderen beiden Spielern, die ja wirklich eine sehr, sehr gute Saison haben, in Dwayne Wade und Jimmy Butler, den Ball aus den Händen nimmst und die Möglichkeiten nimmst und den Platz eben wegnimmst, dann zu entfalten, zu kreieren für das Team. Wenn man sich jetzt mal Dwayne Wade anschaut, die geringste Anzahl an Touches seit 13-14, also seit der Saison 2013 und 14. Klar, Usage Rate geht deutlich runter, wenn du eben diese balldominanten Backcourt-Partner hast. Aber wenn man sich mal anschaut, er hat 262 Minuten ohne Rajon Rondo gespielt, und da hat er eine Assist-Rate von 24,1%. Wenn du sogar sagst, was ist denn, wenn Rondo und Jimmy Butler nicht auf dem Feld sind, das waren 138 Minuten immerhin bislang, dann ist Wade für 34% aller Feldkörbe seines Teams zu ständig. Und das ist eine Rate, die enorm hoch ist. Die Quintessenz muss natürlich sein, Spiel Wade viel mehr ohne Rondo und ohne Butler, versucht die drei ein bisschen zu splitten, was ihre Spielzeit auf dem Feld betrifft, damit du eben wenigstens versuchst, es so zu machen, dass sie sich nicht auf den Füßen stehen. Danke, Phil, dass du heute so viele Statistiken dir angeguckt hast. Ich bin auf meiner körperlichen Verfassung nicht in der Lage dazu. Ich werde mir das gleich auch nochmal anhören, weil ich nicht so aufnahmefähig bin gerade. Vielleicht noch 10 Cent noch von mir zu dem, was du gerade gesagt hast. Es ist ja nicht nur so, dass Rondo 27% im vierten Viertel schießt, beziehungsweise in den Korb versenkt, sondern er hat ja auch kaum Versuche. Das ist ja noch die andere Sache, dass du einmal die paar wenigen Versuche, die er macht, die macht er schlecht, aber du kannst dich ja, das meinte ich vorhin, als gegnerische Defense ja total auf Butler oder auf Wade fokussieren, weil du weißt, dass bei Rondo, also mit den drei Versuchen, die er dann nimmt im vierten Viertel oder zwei, mit denen kannst du ja wunderbar leben. Insofern stehen eigentlich nur, sag ich mal, vier Leute in der Offense der Bulls da, die du wirklich verteidigen musst. Dann ziehst du Robin Lopez noch ab, der vielleicht zwei offensive Moves hat. Dann ziehst du Nikola Mirotic ab, den du einfach an der Dreierlinie offen stehen lassen kannst, weil fünf Versuche mit einer Wahrscheinlichkeit von 29% nehme ich gerne mit. Und dann bleibt's eigentlich bei Jimmy Butler und bei Dwayne Wade. Und umso höher anzurechnen, finde ich, ist vor allem Dwayne Wade in dieser Konstellation diese gute Saison. Weil ich hatte schon damit gerechnet, dass sein, wir haben das im letzten Jahr immer mit der Klippe betitelt, Spieler, die kurz vor der Klippe stehen, so dass ihre Zahlen jetzt richtig runtergehen. Da wäre Dwayne Wade tatsächlich in dieser Saison für mich ein Kandidat gewesen, wo ich gedacht hätte, okay, also 20 Punkte und irgendwie in Richtung 5 Rebounds und 3, 4 Assists oder so, das glaube ich jetzt nicht. Ich hätte eher so mit 16, 3, 3 oder so gerechnet. Aber das macht er schon verdammt gut. Und dadurch, dass er eben, ja, er macht einfach das, was er kann, spielt viel im Post und das für ihn dann auch sehr effektiv. Und ich glaube, das ist auch dem, ich glaube, wir beide gehen davon aus, dass es zwischenzeitlicher Erfolg der Bulls ist, ist vor allem ihm anzurechnen. Er spielt Thibodeau'sche Minuten. Ja. Jetzt gerade, wo Doug McDermott raus ist, geht das wieder enorm hoch. Die Spielzeit, das wird abzuwarten sein, inwieweit er dann die Effizienz weiterhin so hochhalten kann. Ein PER, Player Efficiency Rating von 27,3 ist, ich müsste es nachgucken, aber ist sicherlich unter den Top 5 der Liga und unfassbar hoch. Sein True Shooting betrifft beträgt 60%. Jimmy Butler ist einfach der Motor für das Team, sowohl offensiv als auch defensiv. Ich glaube, das ist vor allem einer der Punkte, wenn ihr jetzt sagt, hey, wir haben gewusst, dass die schlecht Dreier werfen können, sagt uns mal was Neues. Mhm. Aber wieso gewinnen sie denn die Spiele? Ist das wirklich einer der Punkte? Ja. Wenn du jetzt mal aus den Zahlen herausgehen möchtest, oder auch das wird natürlich durch die Zahlen belegt, aber dieses Hustle und Rebounding ist natürlich eine große Komponente, dass sie mehr Possessions generieren, weil sie das zweitbeste Offensiv-Rebounding-Team in der Liga sind. Wenn du langsame Jungs, aber dafür extreme Arbeiter hast, wie Robin Lopez und Taj Gibson, dazu noch reboundstarke Guards, dann bist du natürlich offensiv eine Possession-Maschine, indem du eben dir immer wieder die Abpraller pflückst und mehr Versuche bekommst. Und das ist wirklich ein Grund, wieso man so erfolgreich ist. Man hat mehr Field-Goal-Attempts, trotz recht mauem Pace, und schafft es dann eben über diesen Hustle und den Grind dann Spiele zu gewinnen. Es wird eben nur schwierig, wie gesagt, wenn man dann im vierten Viertel so die Klippe runterspringt, was die Effizienz betrifft. Und da ist, glaube ich, auch nach wie vor Fred Hoiberg, du hast es erwähnt, definitiv ein Faktor. Ich habe geunkt in der Offseason, dass er das Team verlassen wird, dass er gefeuert wird. Ich könnte mir tatsächlich auch noch vorstellen, dass die Bulls, um einen Ausblick zu wagen, ein Team sind, was die Klippe runterfällt. Es muss sich was tun. Sie müssen vor allem einen Point Guard bekommen, der schießen kann, damit du eben wenigstens die Minutes splittest. Besten Fall müsstest du Rondo eigentlich abgeben. Ich bezweifle aber, dass es Teams gibt, die ihn haben wollen. Bei Sacramento hat er letztes Jahr gespielt und ich glaube, das wäre das einzige Team, was so dumm wäre, ihn zu holen. Die Dallas Mavericks hatten diesen Fehler schon mal gemacht. Insofern, ja, weiß ich nicht genau, wie es weitergehen sollte. Ich kann mir vorstellen, dass es schwierig sein wird, diesen Erfolg, den man ja wirklich mit den Fingernägeln sich erkratzt im Prinzip, aufrechtzuerhalten. Und dass Fred Hoiberg dann eben auch ziemlich viel Shit bekommt, um es platt zu formulieren. Was er wohl richtig gemacht hat, ist Bobby Portis aus der Rotation zu nehmen. Cristiano Felicio steht mir auf dem Platz, der brasilianische Center, das Riesenbaby. Ja. Sieht identisch aus wie ein automatisch generierter Spielerkopf. Das ist so krass, ne? Genau das habe ich auch gedacht. Genau das habe ich auch gedacht, wirklich. Der sieht 1:1 aus wie der Standard automatisch generierte 2K-Spieler. Ja, wer meint Spielermode so bei 2K, wenn du damit anfängst und einfach anfängst, die Augenbrauen zu machen, ja, hast du Cristiano Felicio. Ja. Nur, dass es auch so aussieht, als würdest du aus Spaß einfach mal das Gewicht enorm hochdrücken und der dann dementsprechend immer auf einmal so fetter wird. Ja. Was So ist sieht das Ganze. eigentlich, da hatten wir vor der Saison drüber gesprochen, mit Bobby Portis. Eigentlich haben wir ja damit schon gerechnet, dass er mehr Minuten bekommt und dass er schon als jüngerer Spieler bei den Chicago Bulls mehr aufgebaut wird, dass er auch so, ja, ich will nicht sagen Breakout-Season vor sich hat, aber schon irgendwie ein bisschen für Furore sorgen wird. Das ist jetzt zum Start der Saison noch überhaupt nicht passiert. Würdest du sagen, die Bulls würden sehr gut daran tun, ihn mehr einzusetzen und zum Beispiel dadurch auf Minuten von Mirotic zu verzichten? Oder hat sich da vielleicht, oder waren das vielleicht zu viele Vorschusslorbeeren in Richtung Bobby Portis? Also die Summer League war absolut granatenmäßig gut, aber Bobby Portis könnte sich eigentlich auch umbenennen in Jab, Step, Jumper. Weil, es gibt wirklich wenige Spieler, vielleicht Austin Rivers, die so sehr denken, sie seien der nächste Michael Jordan wie Bobby Portis. Weil er hat echt super viele Tools und sein Jumper, die Moves, die sehen wirklich rund aus. Man sieht das auch bei Spielern wie Michael Beasley, die offensiv wirklich extrem rund laufen können, aber dann irgendwie doch mental ein bisschen limitiert sind und dann direkt irgendwie Mental zum Jumper. limitiert ist auch geil. Mentally challenged, Ja. die dann eben sofort zum Jumper hochsteigen in der erstbesten Möglichkeit. Und ich glaube, das ist wirklich ein klassischer Bobby Portis, wenn man das darauf runterbrechen möchte. Denzel Valentine hat im Prinzip nur einen halben Meniskus in zwei Knien. Paul Zipser nenne ich jetzt im Prinzip nur, damit wir ihn mal genannt haben. Und Doug McDermott ist eben extrem limitiert. Ich weiß jetzt nicht, ob man noch so sagen könnte, ja, bestenfalls wird das nochmal ein Kyle Korver. Na, Ja, bis also. man dann zum besten, einen der besten Dreierschützen der Geschichte der NBA wird. Natürlich dauert das noch was. Also das ist sehr weit hergegriffen und hergeholt, ihn dann so zu nennen. Und jeder, der 2,5 Minuten mit mir spricht, weiß, dass ich ein riesen Doug McDermott-Fanboy bin, der sich während der Woche Compilations anschaut, wie er drei Ja, Dreier switcht ständig. in 8 Spielen. Das ist sehr, sehr mau, was sie da dann doch irgendwie an Talent haben, jedenfalls was deren Upside betrifft. Nichtsdestotrotz stehen sie mit 13 und 10 auf Rang 6 aktuell, Punkt oder Sieg oder Statistik gleich, wie man es nennen will, mit dem vierten Platz der Eastern Conference. Ich glaube tatsächlich auch, dass da so ein bisschen ein Drop-off sich einschleichen wird. Wir haben das zu Beginn der Saison mit den Atlanta Hawks, haben wir was recht Ähnliches gesehen, dass die sehr gut gestartet sind und dann jetzt in den letzten Spielen, jetzt haben sie mal wieder gewonnen, aber in den letzten Spielen doch ein bisschen federn lassen mussten und direkt mal von Rang 3 auf Rang 8 aktuell gefallen sind. Ich glaube, kann mir gut vorstellen, dass Ähnliches auch den Chicago Bulls blühen könnte. Deswegen, liebe Bulls-Fans, genießt es, solange es noch so ist, wie es ist. Ich glaube auch, das, was du eben angesprochen hast, die Summe aller Dinge, das schlechte Dreierwerfen, die schlimme Performance von Rondo und die hohe Usage Rate von Butler und Wade, das wird sich schwer über 82 Spiele in der Form verteidigen lassen, wie sie es aktuell tun, oder unter den Teppich kehren lassen, wie sie es aktuell tun. Denn die Bulls sind wahrscheinlich das Team im Moment in der NBA, was ihre ganzen Fehler am besten kaschieren kann, aber über 82 Spiele ist das, glaube ich, ziemlich schwierig. Hast du gerade gesagt, die Summe aller Dinge? Die Summe Schiebe aller ich das Dinge. dann auf? Ja, kann man das sagen? Die Kann man Summe das aller so? Teile? Die Summe aller Teile. Okay, sonst hole ich mir gleich gerne Also direkt die Summe aller auch noch einen Dinge sind bei mir zweiten Film. aktuell die Nachwirkung von Feuerzangenbowle, Bier und Schnaps. Das ist die Summe aller Dinge. Die Summe aller Dinge Die sind Summe aller 48 Getränke. Kippen und Ja. 3 Ja. Liter Genau. In der Feuerzangenbowle Summe aller. gleich Salzstangen. Ja, in der Summe Das ist aller die Getränke klassische Summe. würde ich sagen, ich halte mich jetzt lieber zurück. Die Oh Summe aller Mann. Getränke ist größer als die Zahl der Gehirnzellen, die wir hier verbreiten, aber ich muss dir Habe ich definitiv gestern recht mehr geben. Getränke zu mir genommen, als die Chicago Bulls am Ende Siege haben werden? Wer weiß. Vielleicht. Ui, das werden sehr viele Getränke trotzdem, auch wenn sie sehr schlecht wären, aber Ja. das wären einige Getränke. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir vielleicht hier ein bisschen zu pessimistisch sind, aber liebe Hörgemeinde, das liegt vielleicht auch daran, dass, ich bin jetzt einfach mal ehrlich, die Chicago Bulls wahrscheinlich eines der langweiligsten Teams sind, mit denen ihr uns habt strafen können. Ich nehme ja wirklich viel raus aus Spielen, die ich mir angucke, ja. Leider war natürlich Doug McDermott nicht dabei, das ist ein großer Bummer gewesen, sonst wäre ich ausgerastet und hätte im Prinzip hier Dreier Zeichen gemacht und rumfliegen lassen. Aber das ist so ein klassisches Team, wo ich echt kein Problem habe, ruhig auch ehrlich gesagt nur die Condensed Version zu sehen, die ich sonst echt nicht mag. Nee. Weil das Team ist so oldschool, der Frontcourt von Chicago ist, es tut mir echt leid, aber es ist so langweilig, Robin Lopez beim Basketballspielen Wahnsinn, zu sehen. Ne? Ey. Nichts ist so langweilig. Das hab ich letztes Jahr da gucke ich mir wirklich lieber an, wie Isaiah Cannon irgendwie viermal hintereinander einen Pull-up macht. Das habe ich im letzten Jahr schon gedacht, als Robin Lopez bei den Knicks gespielt hat. Dieses fast schon provokative in Zeitlupe laufen und diese ganzen langsamen Bewegungen, das ist fast nicht zu ertragen. Und dazu dann sein Partner in Crime, Taj Gibson, der irgendwie, seine Offensiv-Moves sind 1997 hängen geblieben, glaube ich. Das ist mit einer Glatze zur Welt gekommen. Mit einer hat er überhaupt jemals mal Haare gehabt? Ich weiß es nicht. Frisch poliert, aber immer. Ist so. Es ist schwierig, sich das anzugucken. To make matters worse, ich meine, es ist ja sogar nett, dass ihr sie uns jetzt gegeben habt, weil irgendwann wäre Michael Carter Williams zurückgekommen und es wäre noch schlimmer gewesen. Ja, aber dennoch, liebe Bulls-Fans, natürlich die Upside an der ganzen Geschichte ist, die Bulls stehen gut da. Wie lange wird sich zeigen? Und Jimmy Butler spielt eine All-Star-Saison und Dwayne Wade ist besser als alle oder zumindest als ich gedacht habe. Ja, also ich meine, vielleicht auch eine Frage an euch. Wie seht ihr das denn, die Bulls-Fans unter euch? Ich glaube, dass es ein bisschen schwierig anzusehen ist, weil man eben nicht weiß, wo das Team hingeht. Ich glaube, es macht sehr viel Spaß als Bulls-Fan zu sehen, wie eben das Herz vor allem von Wade und Butler eben das Team zu Siegen führt. Und ich glaube, das macht sehr viel Spaß, gerade in engen Partien dann eben zu sehen, dass man den W da holt. Und gleichzeitig hat man dann aber eben auch so Stinker, dass man von Dallas aus der Halle geschossen wird, was auch unfassbar ist an für sich schon. Ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig, diese Saison. Ich glaube, das hat der Podcast ganz gut herausgearbeitet. Phil, ich kann nicht mehr. Ich will jetzt alle raus, Mann. Ich kann ja gerade mal mich selber loben. Ich muss noch zu Abend essen, es ist 9:30 und ich werde wahrscheinlich in meinen Geburtstag reinfallen. Morgen, ich morgen freigenommen. Also, Geburtstag. Und insofern, wehe, ihr spendet nicht. Wir werden einen Spendenaufruf starten, damit ich mir meine Feuerzeugenbude hier finanzieren kann. Und dann geht's ab die Rakete. Ja, ich trinke einen Kamillentee auf deine Ehren. Mir geht's wirklich echt. Phil, mir geht's wirklich schlecht. Ich möchte jetzt aufhören. Oh nein. Was ist denn dein Ziel für den heutigen Tag? Woran misst du, ob der heutige Tag erfolgreich wird? Wie viele Folgen Sons of Anarchy ich gucken kann, ohne dabei einzuschlafen? Das ist mein Ziel. Aber die Sauna wäre schon großartig. Ja, das aber Problem ist, ich habe keinen Bock, dass du halt hast. Ich habe keinen Bock, mich anzuziehen jetzt und alles da rum rausgehen. Ist kalt. Ich weiß nicht. Liegst du nackt auf der Couch mit Salzstangen? Nein, ich bin in Jogginghose, aber mit Salzstangen. Ja, was anderes kann ich nicht essen. Mir geht's richtig. Das Schlimme daran ist immer, dass es erst ab 5 Uhr besser wird. Frühestens. Ja, obwohl, das heißt, Tagesziel ist natürlich, das Pizzataxi noch kommen zu lassen, ne? So ist nicht. Hast du noch Things That Make Me Smile trotzdem heute? Ich habe eine Sache, die sehr interessant ist. Ich habe das Golden State Warriors gegen Clippers Spiel geguckt und man kann ja mittlerweile beim League Pass angucken, welche Leute man sich anhören kann, welche Crew. Insofern darf ich mir mittlerweile diese Saison gar nicht mehr die Gräußlichkeit der Clippers Reporter anhören und habe dementsprechend TNT geschaut. Und da waren Kommentatoren Mark Jackson und wie heißt er denn jetzt noch? Ist es mein Lieblings Play-by-Play Kommentator hinter Mike Breen. Hm. Peinlich, dass ich den Namen jetzt gerade nicht... Dave Pesch. Also. Endlich, Dave Pesch. Und die beiden haben einfach keinerlei Chemie und sie mögen sich sogar nicht. Dave Pesch, Top-Typ. Ja, ich lasse nichts auf Dave Pesch kommen. Hat immer noch so ein paar Sachen mit reingenommen, aber hat den Ball nicht hundertprozentig zurückgespielt, aber schon sehr professionell. Also du hast gesehen, die mögen sich nicht. Sodass dann also nach einer Frage Mark Jackson angepisst war und gesagt hat, wieso hast du den Leuten denn jetzt die Antwort auf die Frage gesagt? Ich wusste, dass das Spieler XY war. Und hat nachher extra eine fiese Frage an Dave Pesch gestellt und meinte, ja, sagt der Crew mal, die müssen das nachgucken, wer das war. Stichwort, wer vorher den Dreierrekord hatte vor Steph Curry. Und dann hat er nachher gesagt, ja, ich habe jetzt nur einen Spaß gemacht, weil du mir es eben nicht gesagt hast. Das war natürlich Daniel Marshall. Und hat ihn dann halt sowas auflaufen lassen. Das war interessant zu sehen, wie sie sich wirklich das ganze Spiel gegenseitig gezeigt haben, dass sie sich nicht mögen. Nur, dass Mark Jackson, wie so vieles, es wieder mal verkackt hat. Ja, ich hab leider keine Things That Made Me Smile Sachen heute. Mir geht's schlecht, ja. Oh nein. Aber fandst du es wenigstens amüsant, was ich fand's, gesagt ja, hast? Das fand ich sehr amüsant, ja. Du auch Mark Jackson nicht? Nee, überhaupt nicht. Mochte ich aber, also als Kommentator mochte ich ihn aber ehrlich gesagt noch nie. Ich glaube, Mark Jackson, das ist auch irgendwie so eine Sadomaso-Geschichte von TNT, dass sie ihn weiter Golden State Warriors Spiele kommentieren lassen, wo er das Team abgeben musste und gefeuert worden ist, ja, bevor sie richtig durch die Decke gegangen sind. Und jetzt setzen manifestierte Mittelfinger. Ja, und jetzt setzen sie ihn ans Spielfeld ran und er muss anderthalb Stunden darüber erzählen, wie krass geil dieses Team ist, von dem er gefeuert worden ist. Das finde ich auch. Weißt du, was er gesagt hat? Das nur als Unterstützung und vielleicht auch als letztes Bon mot heute für den Podcast. Wenn also irgendwer jetzt im Kopf hat, ach, hört doch auf, Jungs, ist ein cooler Kommentator, dann seid versichert. Er hat Folgendes gesagt während des Spiels. Er hat gesagt, er hat über JaVale McGee gesprochen und hat gesagt, ja, er hätte ja nie gedacht, dass er das werden könnte, was er jetzt ist. Er hat ihn im Sommer gesehen und er hat so viel Hustle in der Drew League gebracht. Und dann kam der Knaller. Er hat gesagt, I believe this is a starting center in this league. Okay. Willst du mich verarschen? Damit disqualifizierst du dich aber automatisch selber. Der kann maximal 5 Minuten bei den Warriors spielen, weil die mit 385 Punkten Vorsprung gewinnen. Aber der Typ ist so ein Headcase und eine Katastrophe. Und dass ernsthaft dieser Typ bezahlt wird, dafür ein Basketballspiel zu kommentieren und das abfeuert. Ich habe die letzten 2,5% Respekt verloren von dem Typ. Ja, ich sollte heute keine Witze machen. Ich glaube, ich habe heute den gleichen Basketball-IQ wie JaVale McGee. Ich glaube, wenn man mir dabei zugucken würde, was ich heute mache, wäre das auch Shaq the Fool-mäßig. Ich habe mir heute schon den Kopf gegessen. Ich nenne dich ab sofort Pierre. Ja. So, ich will jetzt auf die Couch, Phil. Ich habe keinen Bock mehr. Okay. Ja, Memory Lane gibt's diese Woche auch wieder. Wir haben schon was in Planung, das verraten wir aber vorher natürlich nicht. Aber auch da, wie bei den regulären Podcasts, sind wir natürlich froh und dankbar. Das hattest du am Anfang der Folge schon gesagt, wenn ihr uns ein paar Tipps gebt von vergangenen Spielen, Spielern, Teams, wie auch immer, was ihr gerne hören wollt. Insofern nehmen wir das natürlich auch gerne auf. Und ja, dann werdet ihr unter der Woche wieder von uns hören, wenn es an die Adoption eines neuen Teams geht und. Wir sind sowieso omnipräsent auf allen Social-Media-Kanälen, Phil. Sie? Ja. From downtown. Feuerzangenbowler!